Klavierunterricht via Internet kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass man im Internet Klavier spielen sieht und hört. Aber wie lerne ich via Internet Klavier spielen? Ja, also, das gibt es ja auch bis jetzt noch nicht, soweit ich das gesehen habe. Und ich bin auf die Idee gekommen, sowas eventuell einfach mal zu machen, weil ich einfach... Meine Freundin spielt Klavier und also ich selber spiele kein Klavier, aber meine Freundin spielt Klavier und sie hat mir schon immer erzählt, dass sie wieder Klavierunterricht nehmen möchte. Und dann bin ich irgendwann mal zu Hause, habe ich einfach mal losgegoogelt, wollte für sie einen Klavierlehrer suchen und dann direkt bei Google auf der ersten Seite die ersten drei Treffer oben, die ja bekanntlich Werbung sind, da stand dann überall Klavierunterricht online. Für mich wäre das cool, habe ich gedacht, alles klar, angeklickt und habe halt festgestellt, das ist aber nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Das ist eher sowas wie Fernkurse, wo man Noten hin und her geschickt bekommt und Audiofiles vielleicht zugeschickt bekommt und nachher wieder einschicken muss und so weiter. Solche Sachen gibt es eventuell. Aber was ich mir gedacht habe, wäre, dass man eine Webcam und Headset oder Mikrofon hat und dass Schüler und Lehrer gar nicht mehr in einem Raum sitzen müssen, sondern dass sie örtlich voneinander getrennt, zeitlich flexibel am besten auch noch, einfach spontan Unterricht abhalten können. Genau, das ist so die Idee gewesen. Beim Klavier ist es wahrscheinlich das Komplizierteste für die Technik. Eventuell ist es bei einer Gitarre besser oder bei Sprachunterricht oder wenn ich einen Kochkurs machen will oder so. Also das lässt sich unter Umständen noch skalieren. Ich bin jetzt nur bei, habe jetzt das Klavier in meinem, habe das mal mit Klavier durchgerechnet oder durchgespielt, weil es halt einfach von Haus aus mir nahe lag. So. Habe ich das richtig verstanden? Sie spielen als Schüler Klavier, der Lehrer guckt über die Webcam und ein Mikrofon, guckt zu und hört zu und sagt Ihnen, ja, der sagt Ihnen was, war zu schnell oder zu langsam oder die falsche Taste getroffen. Ich weiß nicht, was ein Klavierlehrer so im Unterricht mit seinen Schülern bespricht, aber genau das Gleiche sollte dann auch möglich sein über Internetverbindung, genau. Also Sie sagen, der Klavierlehrer muss nicht neben einem sitzen, der kann auf die Distanz sehen und hören und mich auch auf die Distanz korrigieren. Ja, also ich denke halt, das ist eine Ergänzung zu einem normalen Klavierunterricht. Ich denke, dieser klassische Klavierunterricht, wie gesagt, das ist in dem Bereich, so wie ich das recherchiert habe, alles noch sehr klassisch. Also der größte Teil findet tatsächlich statt mit einem Klavierlehrer, der entweder ins Haus kommt oder zu den ich besuche. Was also auch immer, wenn man jetzt in einer großen Stadt wohnt, kann man nochmal das Doppelte an Zeit dazu rechnen, um hinzufahren und wieder zurückzufahren und so. Also es ist nicht was für jeden, sage ich jetzt mal, aber eventuell für jemanden, der zum Beispiel ab und zu mal eine Stunde haben möchte oder wieder neu einsteigen möchte oder mal Jazz machen möchte, anstatt immer Klassik, der kann das eventuell so nebenher machen oder so. So habe ich mir das gedacht. Ich kann jetzt meine 7-jährigen Töchter oder so nicht, denen ich Klavierunterricht anheim fallen lassen möchte, denen kann ich wahrscheinlich nicht so einen Klavierunterricht übers Internet anbieten, aber so für Erwachsene vielleicht. Ja. Was ist die Innovation? Die Innovation ist, dass Sie sagen, ich spare Verkehrswege und Zeit. Genau, und Zeit vor allen Dingen. Dann, dass ich das Ganze, also so wie ich mir das vorstelle, würde ich dann natürlich auch noch... also auch eventuell neue Unterrichtskonzepte kann man da einbauen. Also sowas wie dass man noch ein Portal hat, wo man zum Beispiel die Stunden abspeichern kann oder bestimmte Stücke abspeichern kann, wo man Noten abrufen kann. Ich stelle mir das ja auch so vor, dass ich zum Beispiel zu Hause sitze am Klavier und ich komme da gerade irgendwo nicht weiter mit meinem Stück und brauche jetzt unbedingt gerade akut 5 Minuten meine Hilfe, jemand, der mir sagt, wo ich da jetzt einfach weiterkomme. Und dafür würde ich mich dann da einloggen und da wäre dann hoffentlich auch ein Klavierlehrer. Und der könnte dann dieses Portal wiederum nutzen, um irgendwie zu wissen, wo ich gerade stehe, welche Stücke ich spiele, was ich kann, was ich nicht kann. Und naja, und dann könnte man das Problem eventuell innerhalb von kürzester Zeit lösen. Das wäre so die Idee. Ja. Haben Sie sich mal mit beschäftigt, welche Konzepte es für Musikunterricht gibt oder für Klavierunterricht? Also ich bin ja eigentlich darauf gestoßen, weil ich mich gewundert habe, ich habe mich einfach wirklich gewundert, dass es das noch nicht gibt. Es mir aber im Internet erstmal suggeriert würde, es würde es geben. Und ich eigentlich, als ich es gesehen habe, oh, das gibt es schon, finde ich ja toll. Das kann ich ja mal der Gabi vorschlagen, dass sie das doch auch so machen könnte. Und dann habe ich aber halt, bin diesen Links gefolgt und habe festgestellt, das ist gar nicht das, was sie eigentlich bewerben. Und dann habe ich halt natürlich auch gedacht, dass es ein tolles Suchwort ist, weil genauso wie ich angefangen habe, wenn ich Klavierunterricht haben möchte, fange ich an, das zu googeln. Und dann wäre es toll, wenn das dann tatsächlich da oben genau dieses Angebot direkt stehen würde. Ja. Also Sie sind durch einen Zufall oder durch eine Internetrecherche, was ja kein großer Aufwand ist, auf diese Idee gestoßen, ich kann Verkehrswege sparen und Zeit sparen. Jetzt können wir sagen, gut, das ist so eine Anfangsidee. Ich kann ja versuchen, mehr rauszuholen. Wird in Japan genauso auf die gleiche Art Klavier gelernt wie in Deutschland? Oder woran liegt das, dass die Kinder von Zigeunern, heißt es immer, irgendwie auch ohne Unterricht ganz gut Geige spielen können und unser einer wie ich nach 5 Jahren entnervt hingeschmissen hat, weil das irgendwie immer noch so klang wie am ersten Tag. Hinterher habe ich erfahren, dass es andere Geigenkonzepte gibt. Ich musste immer diese Tonleitern spielen, dieses La, La, La, La, La. Und da ich das nicht sauber gespielt habe, hat mein Geigenlehrer nicht losgelassen. Ich musste ewig diese Tonleitern spielen, bin auch nicht richtig weitergekommen. Heute sehe ich das so mehr als eine soziale Unterstützung dieses Geigenlehrers. Aber bei mir hat es eigentlich bewirkt, dass Musik und gerade auch noch Geige, so ein komisches Ding, eher negativ sich ausgewirkt hat. Da habe ich mal die Frau Becker kennengelernt, die Frau von einem berühmten Pädagogikprofessor. Und die sagt, sie fragt immer die Kinder, was die gerne spielen wollen. Und dann spielt sie das mit denen. Und ich sage, ja, und wie lernen die das? Ja, lernen, tun die das so irgendwie. Wie, weiß ich auch nicht, aber es macht ihnen Spaß. Und dann spielen die das. Und einer ihrer Schüler wollte Schostakowitsch spielen. Und da sagte ich, das ist aber nur wirklich schwer. Da hat sie mit ihm Schostakowitsch gespielt und er hat was gelernt. Er sagt, er ist besser geworden. Als verrückt, weil ich wissen, irgendwie diese Bücher für Anfänger 2, für Anfänger 3 und dann für Fortgeschrittene. Und die spielt mit dem Anfänger Schostakowitsch. Wäre das nicht lohnenswert, mal zu gucken, also tiefer einzusteigen, was könnte man, was gibt es für Verfahren und vielleicht kommt man dann auf etwas, wo Internet oder Fernübertragung, kann ich mir meine japanischen Klavierlehrer leisten und einfach meine Stunde dort bei dem und ich kann überhaupt ausprobieren, übers Internet, das wäre doch noch eine Idee, mal 10 Lehrer ausprobieren und bei dem, wo ich so mich am wohlsten fühle, es muss ja auch Spaß machen, da bleibe ich dann dabei. Genau, also das scheint auch auf jeden Fall eine Vertrauensbeziehung zu sein zwischen Lehrer und Schüler, wo man nicht direkt, also davon hängt scheinbar auch viel ab und das wäre sicherlich eine Möglichkeit, so auch ja, mehr rumzuprobieren. Einfach darum geht es mir auch eigentlich, oder hatte ich gedacht, dass das eventuell auch eine Sache ist aus dieser statischen Konvention, die es einfach da scheinbar immer noch zu geben scheint, eventuell da ein bisschen rauszubrechen. Noch ein Gedanke, der bei mir da immer so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, ist, dass ich einfach dadurch, dass durch meine Freundin, die einfach viele Musiker kennen, Studenten, Musikstudenten, bei denen es scheinbar gang und gäbe, dass sie auch Unterricht geben während des Studiums. Und ich habe mir immer gedacht, also die Stundenpreise sind zwar ordentlich, aber irgendwie muss ja jeder auch gucken, wie er an das Geld rankommt und dass man da eventuell diesen Leuten auch einfach ein bisschen was an die Hand geben kann, wie man auch selber noch ein bisschen mehr Geld verdient. Einfach ein Vertriebstool für die Lehrer halt auch. Also die sind mir da auch irgendwie so ein bisschen, stehen da bei mir auch fast noch mehr im Zentrum. Habe auch irgendwie gedacht, eventuell, ob man einfach nur eine Software erstellt, die man dann sozusagen vertreibt, sodass man das ganze Ding dann aus der Hand gegeben hat und einfach Musiklehrer oder wie gesagt, auch Sprachen oder wenn ich irgendwie besonders gut Espresso zubereiten kann, kann ich Barista-Kurse anbieten übers Internet oder so, dass man einfach eine Software hat, so wie es Online-Shop-Systeme gibt, dass man eventuell auch Online-Lernsysteme oder Lehrsysteme vertreiben kann. Vielleicht kann man auch gemeinsam spielen, also so eine Art Skype-Konferenz als Klavierunterricht. Genau, also technische Möglichkeiten gibt es da, wie man das dann weiterdenken kann mit irgendwelchen Community-Geschichten, da gibt es sicherlich einiges, aber das wäre so ein eigenes Thema, ob man nicht in der Gruppe besser lernt als in dieser Einzelschüler-Lehrer. Also wäre eventuell auch ein Punkt, wie man, weil es natürlich auch auf die Kostenersparnis also ankommt, also Klavierunterricht oder so Musikinstrumentenunterricht ist ja auch sehr teuer, deswegen wäre es halt auch schön, wenn man durch diese Form von Unterricht eventuell Geld sparen könnte. Ich weiß ja nicht, ob das dann auch möglich ist, dass zum Beispiel eher so eine Art Monitoring stattfindet. Das heißt, Schüler, die gerade üben zu Hause, loggen sich einfach ein. Ein Lehrer kann das sozusagen von, ja, also Big Brother is watching you, also kann zugucken, und wenn er was sieht, das ist jetzt falsch gespielt, dann kann er denen ja immer noch Bescheid sagen und sich einmischen in die normale Übungsstunde zu Hause oder so. Und da können ja auch 10 Schüler gleichzeitig üben irgendwie. Ein Lehrer sitzt da und klickt immer mal so ein bisschen rum und guckt, was die so machen. Und gibt es viele Ideen, die man da so machen könnte. Ob es der Markt haben will, ist eine andere Sache. Also ja. Sehen Sie Ihr Konzept als ausgereift an? Eher noch nicht. Nee, natürlich nicht. Vor allen Dingen ist es noch nicht, also es sind alles nur Gedanken in meinem Kopf. Es ist noch nichts, was in irgendeiner Form, wo schon der erste Schritt gemacht worden wäre, wo man irgendwie was programmiert hätte oder wo man, ja. Ich denke aber, dass sozusagen der Ansatz mit dieser Flexibilität, die man bieten kann, also sowohl zeitlich, spontan, örtlich, unabhängig, was anbieten kann, Kostenersparnis, eventuell neue Unterrichtsmodelle, irgendwie mit so technischen Features wie einem Portal, wo man Sachen abspeichern kann, dass das schon mal eine ganze Menge ist, die man sozusagen in einem Feld einbringen kann, was eigentlich noch genauso funktioniert wie sonst von vor 150 Jahren, ja. Also vom Klavierunterricht her. So. Gut, erstmal vielen Dank. Mhm.